schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Leben ist nicht leicht für die römischen Legionäre, die als Besatzung in den befestigten Lagern Barbarorum, Aquarium, Laudanum und Kleinbonum liegen. Doch als Asterix und Obelix mal wieder zum Wildschweinejagen im Wald sind, hören sie ungewohnte Töne. In einem Gallierstädtchen, da lebte einst ein Mädchen, das war so wunderschön. Ich singe alles an Latein, ich kannte nur ein Römer sein. Die freuen sich, scheint's. Ja, und du ärgerst dich drüber, scheint's. Ehrlich, die Römer und ich, wir werden wohl niemals einer Meinung sein. Also komm, wir schnappen uns mal den letzten von ihnen und fragen, warum sie so fröhlich sind, ja? Hey, du! Ah, Gallia! Überlass das mal mir, Asterix. Wie? Antwortest du bei... Hörst du bei... Hör auf, Obelix! Lass ihn! Wie soll er denn was antworten können, wenn wir ihn noch gar nicht gefragt haben? Ach so, ja, stimmt, ja. Ah, wie schön, dass ich wieder hier bin. Was wollt ihr eigentlich genau wissen? Schön findest du, dass du wieder hier bist. Also, ich will jetzt nur ganz genau wissen, warum ihr euch so freut. Wir kommen gerade von einem Feldzug gegen die Belgier zurück und sind froh, dass wir nicht mehr bei denen sind. Julius Caesar hat recht mit seiner Behauptung, dass von allen gallischen Stämmen die Belgier am tapfersten sind. Kurz gesagt, wir sind zur Erholung hier. Die Nachricht schlägt bei Majestix ein wie ein Steingeschoss. Zur Erholung? Ha! Und der Legionär hat gesagt, gegen das, was die Belgier ihnen angetan haben, waren die Hiebe von Obelix eine wahre Wonne. Ja, und Geschichten erzählt ihr von den Belgiern? Ja, ich habe kein Wort verstanden. Eine Geschichte von einem Nagel, den die mit dem Finger reindrücken. Kein Grund zur Aufregung. Ich finde es geradezu schmeichelhaft, dass die Römer sich hier erholen möchten. Schmeichelhaft? Dann ist es bald so weit, dass die Leute in den Ferien nach Arimorica kommen. Wegen des Reizklimas, des schönen Hinterlandes und des gesunden Essens. Unser Dorf wird zum Ferienparadies erklärt. Und der findet das schmeichelhaft. Ha! Und dafür haben wir bei Gergovia den Kopf hingehalten. Noch reg dich nicht auf, Schnäuzelchen. Schließlich ist das nur die Meinung eines Legionärs. Julius Caesar, der weiß, was du und deine Mann wert sind. Das ist es ja gerade. Wieso? Julius Caesar hat gesagt, dass von allen gallischen Stämmen die Belgier am tapfersten sind. So, das hat Caesar gesagt? Ha! Weißt du, was ich von Caesar halte? Schnäuzelchen, wenn du ausfällig werden willst, dann geh bitte vor die Tür. Ich berufe eine Versammlung ein, und zwar Stantepede. Wenig später hat man sich versammelt. Ich habe euch zusammengerufen, weil mir schon die Ohren dröhnen von dem Geschwätz über die Belgier, die Caesar so tapfer findet. Wie bitte? Und ich dachte, wir sitzen hier, um Wildschwein zu essen. Bedenke. Wir sind doch erst am Anfang einer neuen Geschichte. Es ist doch viel zu früh fürs Festessen. Außerdem sitzt unser Barde mit am Tisch. Ruhe, ihr beiden Komiker! Ich schlage vor, wir gehen zu den Belgiern, um festzustellen, was an ihnen so Besonderes ist. Und dann wollen wir denen und dem Caesar mal zeigen, dass selbstverständlich wir die Allertapfersten sind. Was haltet ihr davon? Das finde ich albern. Richtig. Denn wenn die Belgier tapfer sind, dann ist es recht für sie und schlecht für Caesar. Wir sollten uns lieber um unsere eigenen Angelegenheiten kümmern. Unser Druide hat recht. Künstlerische Qualität ist viel wichtiger als rohe Gewalt. Schaut mich zum Beispiel an. Meine Frau wünscht nicht, dass ich allein verreise. Sie ist so furchtbar eifersüchtig. Ich teile sowieso immer die Meinung unseres Druiden. Alles geritzt. Das Abenteuer ist vorbei. Fesselt unseren Bergen und bringt Wildschwein auf den Tisch. Na schön, wenn das so ist, dann gehe ich eben allein zu den Belgiern. Ich werde euch allen beweisen, dass ich der tapferste Gallierstamm bin. Ich glaube, es wäre gut, wenn ihr ihm nachgingt, du und Obelix. Womöglich geht sonst die Geschichte bös aus. Gut, Miraculix. Und Majestix schnürt sein Bündel. Also beschlossene Sache? Du reist ab? Ja, Minchen, ich reise. Und zwar allein. Ich muss die Ehre des Dorfes verteidigen. Und meine Ehre als Veteran von Gergovia. Ich weiß, dass es hart ist. Aber wie groß auch die Gefahr sein mag... Bring mir auf dem Rückweg ein paar Makrelen vom Verleinix mit. Aber diesmal bitte frische. Wütend stapft Majestix durch den Wald in Richtung Belgien. Da hört er plötzlich hinter sich Schritte. Asterix! Obelix! Wer hat euch gesagt, dass ihr mir folgen sollt? Geht sofort ins Dorf zurück. Das ist ein Befehl. Ja, aber... Nein, mein Herr. Der Druide hat gesagt, wenn wir dich nicht begleiten, könnte die Geschichte bös enden. Und eine Geschichte, die bös endet, ist am Ende eine Geschichte ohne Wildschwein. Und ich will am Ende Wildschwein. Also geh ruhig allein, wenn du willst. Aber wir laufen hinter dir her. Makrelen, Wildschweine. Leute, wir denken immer nur an Essen. Von ihm weiß ich's nicht. Aber von mir. Also auf zu den Belgiern und zack. Ich hab Hunger. Und Majestix grollt. Sogar als die Grenze und die beiden Grenzlegionäre schon hinter ihnen liegen, grollt Majestix immer noch. Majestix, jetzt sind wir bei den Belgiern. Da könntest du doch aufhören zu grollen. Weißt du, was wir machen, Obelix? Wir grollen jetzt einfach auch. Und mit verkniffenen Mienen marschieren Asterix und Obelix hinter Majestix, ihrem Chef, her. Der dreht sich erstaunt um und... Nanu, der kann ja noch lachen. Ja. Ich hatte schon Bedenken, es ist das erste Mal, seit wir das Dorf verlassen haben. Dabei hat er nicht mal gelacht, als ich in Samarobriva die Kneipe zertrümmert habe. Ich muss zugeben, dass es alles andere als langweilig ist, mit euch zu verreisen. Hallo. Wenn wir euch inkommodieren, dann teilt es uns gleich mit. Wir kommen von Arimorica. Ich habe bei Gergovia mitgekämpft. Kälte kann, ne? Ja, Söhneken. Diesen Akzent kannte ich doch. Und ihr? Seid ihr Belgier? Naja, weißt du, es ist kein Kunststück ausgerechnet, hier welche anzutreffen. Bellowaken, Suessionen, Eboronen, Aduatuker, Nervier, Zeutronen, Chudier, Levaker, Pleumoxier, Chaidumner, Minapior, das sind unsere Vornamen. Unsere Familienname ist Becher. Ihr habt wohl gerade Krieg, oder? Nach Wochen und Wochen der Sklaverei haben wir uns entschlossen, das nicht mehr zu tolerieren. Gut, ich gehe jetzt. Wir haben vor dem Abendessen noch ein Römerlager zu erledigen. Dürfen wir euch begleiten? Ihr wollt mitkommen? Warum? Wollt ihr was dazulernen? Wieso lernen? Wir haben es nicht nötig, von jemandem noch was zu lernen. Ist ja gut. Aber lauft uns nicht im Weg herum. Bleib mit deinem Männchen hinter der Linie, wo es ungefährlich ist, ja? Die Typen nervt mich. Wie herablassend der mit uns umgeht. Wenig später erreichen sie das Lager. Ach, was? Nur ein kleiner Vorposten. Du, lass uns ihre Strategie auskundschaften. Auf Fritz! Ja! Nicht schlecht, die Strategie. Pah, Anfänger! Ja, schon möglich, aber wirkungsvoll. Seht euch das an. Die Freunde staunen nicht schlecht. Das befestigte Römerlager ist dem Erdboden gleichgemacht. Na, wie war das? Diesmal haben wir sie wunderbar geärgert. Wir haben die ganze Garnison das Weite suchen lassen, damit sie es ihren Kameraden erzählen. Das demoralisiert sie gewiss gewaltig. Oder nicht? Ja, zugegeben, nicht ganz schlecht. Nicht ganz schlecht? Das unterstehst du dich zu sagen? Du und deine Blödmänniken, könnt ihr das etwa besser? Oder nicht? Kein Grund zur Aufregung. Sagen wir mal, es war ein kleiner, doch gut geführter Angriff. Wir können sowas allerdings viel besser. Wie bitte? Wenn du meinst, ihr könnt das besser... Dann will ich das sehen. Habt ihr noch ein kleines Römerlager übrig gelassen? Jede Menge. Wir können euch sofort eins anbieten, oder nicht, Freunde? Kommt mit! Aber gern. Also, Majestix, unser Chef, auf dein Wohl. Ach so, ja. Bitte sehr. Wie wär's mit diesem? Sehr groß ist es gerade nicht. Habt ihr nicht was Passenderes? Das ist alles, was wir hier auf Lager haben. Spaß beiseite, du brauchst dir nicht so aufzuplustern. Wenn du Luft ablassen willst. Luft ablassen, genau das. Sucht euch einen Platz. Das Spektakel geht gleich los. Jetzt ziehen wir eine Show ab. In diesem Römerlager ist die Wache noch wachsam. Drei Männer und ein kleiner Hund im Anmarsch! Frag, was Sie wollen, Legionär Spekulatius. Vielleicht ist es eine Kriegslist. Ich gehe, O Centurio. Halt! Was ist euer Begehr? Reinkommen! Eine Kriegslist! Ich fühle mich nicht zu Hause. Kein gleichen Typen wie bei uns. So, ich glaube, das wäre es gewesen. Schon? Wir haben doch gerade erst angefangen. Nun, Belgier, was sagt ihr dazu? Ach ja, ganz amüsant. Wie bitte amüsant? Es ist alles kaputt. Mach nicht so ein Tamtam. Na schön, es ist alles kaputt. Aber ihr habt es auch leicht gehabt. Es ist ja alles nur aus Holz und Leinwand. Holz und Leinwand? Zeig mir ein Lager aus Stein und ihr werdet sehen, was wir daraus machen. Ah, ihr Kelteken. Im Reden seid ihr gewiss Weltmeister, wat? So was von böswillig ist mir noch nicht untergekommen. Ach, wat? Ich will dich ja nur auf die Palme bringen. Du hast uns mit deinem Manneken ganz schön zum Lachen gebracht. Christatten, ich bin's der Latuex, der Nervier. Und führe diese Kampfgruppe mit Edmontix, dem Menapier. Angenehm. Und ich bin Majestix, der Gallier. Freut mich. Es ist gleich Mittag. Kommt mit in unser Dorf zum Abendessen. Ihr esst aber früh zu Abend. Um welche Zeit esst ihr denn dann zu Mittag? Morgens. Gleich nach dem Aufstehen. Also abgemacht, ihr kommt mit. Wir wollen euch aber auf keinen Fall stören. Oh, das Kälteken ist noch von der alten hallischen Schule. Aber ich sag's euch gleich. Es riebt nichts Besonderes. Wir sind ja hier nicht in Lutetia. Kurz darauf erreicht man das Dorf der Belgier. Frau Wen, wir haben Besuch. Räumt auf. Wiener das Kupfer. Putzt, bis die Fetzen fliegen. Wenn wir auch noch genau die gleiche Sprache hätten, könnte man fast denken, man wäre bei uns zu Hause. Mal wieder typisch. Bringst Besuch mit, ohne was vorher zu sagen. Und ich hab nichts zu essen da. Kantin, meine Frau. Aber Kantineken, rieb Küsseken und tu, was du kannst. Du wirst doch was für uns haben. Nun ja, ich hätte ein paar Wildschweine, etwas Leberpastet und Cervisia. Es ist halt nicht viel. Und dann tragen die Frauen ein Essen auf, das eines Festmahls würdig wäre. Jetzt mal ohne Spaßeken. Um was redet es euch eigentlich bei uns? Das Ganze beruht auf einer blöden Bemerkung von Julius Caesar. Eines seiner Spaßeken, wie ihr sagt. Ein Spaßeken. Was für ein Spaßeken? Also er hat gesagt, von den gallischen Stämmen seien die Belgier am tapfersten. Poh, lächerlich. Wieso lächerlich? Weil wir genauso tapfer sind wie ihr. Wenn nicht noch mehr. Julius Caesar macht keine Spaßeken und wir sind die allertapfersten. Julius Caesar ist der größte Spaßekenmacher der Welt und wir sind die allertapfersten. Du willst mich doch wohl nicht für blöd verkaufen. Immer mit der Ruhe. Lasst uns vernünftig sein. Wir sind alle am tapfersten und damit basta. Und wenn ihr die tapfersten seid, dann beweist das gefälligst. Das wollte ich gerade vorschlagen. Probieren wir es aus in einem Wettkampf. Ein Wettkampf? Ja. Wer soll Schiedsrichter sein? Julius Caesar, wer denn sonst? Die Belgier bereiten ihren Gästen natürlich auch ein bequemes Lager für die Nacht. Mir passt der ganze Wettkampf nicht. Das kann böse enden. Ach was. Mir gefallen Land und Leute. Komm, komm, wir schlafen jetzt. Ich möchte nämlich nicht zu spät zum Mittagessen kommen. Am nächsten Morgen wird der Wettkampf besprochen. Auf dieser Karte seht ihr die Römer, Lacher aus der Umgebung. Ich schlage vor, dass ihr im Norden angreift und wir uns die im Süden vornehmen. Dann sehen wir genau, wer die meisten verwüstet hat. Caesar wird die Punkte zählen. Wir müssen jedoch darauf achten, dass die Römer auch feststellen können, wer es jeweils gewesen ist. Korrekterweise mache ich darauf aufmerksam, dass wir über einen Zaubertrank verfügen. Wenn ihr davon wollt... Wir benötigen dein Gesöff nicht. Unser Bier reicht völlig. Ich mache euch ein paar Pausenbrote. Denn leerer Bauch kämpft nicht gern. Und dann beginnt das Spiel. 3 Männer und ein Hund im Anmarsch! Eine Patrouille von 6 Mann zur Erkundung, Marsch! Seht nach, was sie wollen! Doch die Patrouille ist genauso schnell wieder da, wie sie ausgerückt ist. Sie wollen sich prügeln! Deckung! Krieg die Tore! Folgt eine heftige, aber kurze Prügelei. Die sind nicht besonders stabil. Das geht viel zu schnell. Also, wenn das so weitergeht, beantragen wir Nachschub aus Rom. Aber dann bessere Qualität. Richtig, sehr richtig. Auf zum nächsten Lager. Moment mal. Wir müssen Ihnen erst noch sagen, wer über Sie hergefallen ist. Sonst verliert Caesar die Übersicht. Hey, Centurio! Wir sind Gallier aus dem keltischen Teil Galliens. Entzückend. Ein weiter südlich gelegenes Römerlager ist ungefähr zur gleichen Zeit in seine Einzelteile zerlegt worden. Du Römer? Ich bin ein Belgier. Was du nicht sagst. Und in dem Stil geht es weiter. Wir wollen euch nur noch darauf aufmerksam machen, dass wir keltische Gallier sind. Habt ihr nie gelernt, euch auf feinere Art vorzustellen? Und du sagst dem Caesar ganz bestimmt, dass wir Belgier sind. Er wird glücklich sein, dies zu erfahren. Ihr seid keltische Gallier. Ist ja hochinteressant. Hallo, ihr seid Belgier. Reizend, dass ihr euch mal habt blicken lassen. Meine Empfehlung an die Frau Gemahlin. Und schließlich ist es vorbei. So, ja. Wir haben alle Lager zerstört, die uns zugewiesen wurden. Wir können zurückgehen. Oh ja, dann kommen wir gerade recht zum zu dem Essen eben, das sie hier um diese Zeit servieren. Ich bezweifle, dass die Belgier genauso gut waren wie wir. Auch ohne Caesars Schiedsspruch werden sie zugeben müssen, dass wir am tapfersten sind. Da seid ihr ja. Wir kommen gerade zurück. Wir haben alle unsere Römerlager kaputt gemacht. Ihr auch? Unentschieden! Alles nochmal von vorn? Ich glaube, nach so einem Tag wie heute wird Caesar alarmiert. Wir bitten ihn um seine Stellungnahme und er wird für uns entscheiden. Ganz richtig. Und jetzt zu Tisch. Zur gleichen Zeit im belgischen Hauptquartier der Römer. Ja, Olegard Wolfgang Amadeus, die Kampftätigkeit weitet sich aus. Mehrere Lager wurden zerstört und einige dieser Lager, nämlich genau die Hälfte, wurde von Galliern aus dem keltischen Gallien angegriffen. Von Gall? Ist dir klar, was du da sagst? Glasklar, Olegard. Sie haben sogar jedes Mal großen Wert darauf gelegt, zu hinterlassen, wer die Frevler waren. Und sind es viele Gallier? Alle Zenturien der überfallenen Lager sind sich einig, dass es unzählige Gallier sind. Sie kamen mit wilden Hundemeuten. Das ist ja furchtbar bedenklich. Ich breche noch zur Stunde auf, um Cäsar Bericht zu erstatten. Das Wort hat Senator Kratzfuß. Meine lieben Kollegen, wegen der anhaltenden Trockenheit befinden sich die Kohlbauern in der Region Pisa in einer beklemmenden Lage. Wir müssen uns Pisa geneigt zeigen. Cäsar, soeben ist der Legat Wolfgang Amadeus in Rom eingetroffen. Er bittet um Gehör hinsichtlich der bedrohlichen Lage in Belgien. Soll reinkommen. Aber nicht doch. Die Geschäftsordnung verbietet, den Redner zu unterbrechen. Wie ich schon sagte, die Kohl... Doch, soll reinkommen. Julius Cäsar saugt mit seinen Feldzügen Rom bis aufs Blut aus. Ich würde gern wissen, was aus all dem Geld geworden ist. Ich scheue mich nicht, mir den Bericht des Legaten Wolfgang Amadeus in aller Öffentlichkeit anzuhören. Soll auch reinkommen. Aber die Kohl... Weißt du, wohin du deinen Kohl pflanzen kannst? Schreiber, streich den letzten Zwischenruf Cäsars. Er ist als Zitat für die Nachwelt denkbar ungeeignet. Ave, die Lage in Belgien ist ernst. Die Kampftätigkeit weitet sich aus. Lager und Vorposten einer ganzen Region sind zerstört. Ha, nettes Ergebnis von Cäsars Feldzügen. Er ist nicht mal fähig, ein paar Barbaren auf Vordermann zu bringen. Ja, er täte besser daran, Kohl anzubauen. Die Belgier sind überhaupt keine Barbaren. Von allen Völkern Galliens sind sie die tapfersten. Aber wir werden sie am Ende doch besiegen. Schließlich haben wir auch das übrige Gallien besiegt, das unsere Herrschaft ohne Widerstand akzeptiert. Aber das ist es ja gerade. O Cäsar, es sind nicht allein die Belgier, sondern aus dem keltischen Gallien kommen ihnen ganze Horden zur Hilfe. Das ist ein allgemeiner Aufstand. Wir sitzen in der Tinte. Ruhe, Ruhe. Diese Nachricht ist in der Tat besorgniserregend. Ich breche sofort noch zur Stunde nach Belgien auf. Ich werde gehen, sehen und siegen. Schreiber, das kannst du notieren. Die Nachricht von der Ankunft Cäsars verbreitet sich wie ein Lauffeuer in Belgien. Obelix und ich gehen zu Cäsar, wenn ihr einverstanden seid. Ist gut. Nach meinen Informationen hat Cäsar sein Lager, sein Hauptquartier, etwa 70 Meilen von hier aufgeschlagen. Schlag Cäsar ein Treffen hier in der weiten Ebene vor. Kurz darauf machen sich Asterix und Obelix auf den Weg. Was hast du denn in dem Sack? Die Butterbrote für mich und Idefix. Asterix geht mit flottem Schritt voran. Ist es noch weit? Ach, wir sind doch gerade erst losgegangen. Ach, es ist nur, weil Idefix und ich schon unsere Butterbrote aufgegessen haben. Aha, so. Mal eine andere Frage. Wie kommen wir eigentlich in Cäsars Lager rein? Na, wie immer. Ein paar Hiebe und drin sind wir. Nein. Wir sind doch Parlamentäre und brauchen eine weiße Fahne. Wo willst du eine weiße Fahne hernehmen und nicht stehlen? Da, davor steht ein Haus. Fragen wir dort. Kurz darauf. Guten Tag. Wir sind Asterix und Obelix und möchten dich um einen Gefallen bitten. Ich heiße Botanix. Meine Frau Ammoniake macht gerade die Abendkost. Tretet ein, dann könnt ihr mir alles bei Tisch erzählen. Wir möchten aber nicht stören. Doch, wir kommen mit. Wir haben Gäste, Ammoniacke. Wenig später sitzt man bei Tisch. Wir suchen etwas, worauf man eine weiße Fahne machen kann. Eine weiße Fahne? So was haben wir nicht, leider. Dann eben nicht. Wir suchen woanders danach. Augenblick. Ich habe zwar keine weiße Stoff da, aber mein Kloppelzeug ist auch weiß. Später erreichen die Freunde das Lager des Cäsar. Ave Cäsar! Da sind zwei Männer mit einer Parlamentärsfahnenimitation vor dem Lager. Gut, sieh nach. Wenn's wirklich Parlamentäre sind, bring sie zu mir. Ich? Ja, du! Seit wann fürchtet sich ein Legionär? Ja, also was mich betrifft, also vor 3 Monaten bin ich hier in Belgien angekommen und ich gehorche trotzdem deinem Befehl. Ich gehe. Ave, Imperator. Ach, wie gern hätte ich vorher noch einmal an meine Frau geschrieben. Und Argus, der wachhabende Legionär, tritt todesmutig dem Parlamentären entgegen. Halt! Alex, warum hast du das gemacht? Wir haben doch eine Parlamentärsfahne. Ach was, die ist doch nicht richtig. Mit so vielen Löchern. Aber das ist doch noch lange kein Grund, ihn so zu verbeulen. Aufwachen, Legionär. Hallo, Legionärchen, wir sind Parlamentäre und wollen Cäsar sprechen. Entschuldige, dass wir aus alter Gewohnheit vorher geklopft haben. Argus rafft sich auf und taumelt in das Zelt des Cäsar. Es sind tatsächlich Parlamentäre. Ich hab's dir doch gesagt, o Cäsar. Wilde bleiben eben wilde. Ja, ja, da kommen sie schon. Jetzt ganz ruhig bleiben. Ihr seid also Parlamentäre. Unterhändler. Seltsam. Ich habe das Gefühl, euch schon mal gesehen zu haben. Es war aber nicht hier in Belgien, wie? Genau, denn wir sind keine Belgier, sondern wir kommen aus dem keltischen Gallien, ja. Also ist es doch wahr. Ganz Gallien macht einen Aufstand. Das ganz Gallien? Nein. Nur unser unbeugsames kleines Dorf hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Eure Häuptlinge haben sich unterworfen. Was hier geschieht, ist Verrat. Falls ihr gekommen seid, euch zu unterwerfen, könnte ich noch einmal Gnade vor Rechter gehen lassen. Nicht nötig. Nein. Wir haben nur einen Wettkampf veranstaltet und wollen dich als Schiedsrichter anrufen. Wettkampf? Schiedsrichter? Ja, also pass mal auf, das war so. Du hast einmal geäußert, die Belgier seien die tapfersten aller Gallier. Naja, also, das war wohl nur so dahingesagt, unüberlegt sozusagen. Aber es hat unseren Häuptling verdrossen und deshalb haben wir in einem Wettkampf einige deiner Römer lädiert, um herauszufinden, wer wirklich am tapfersten ist. Und um die ganze Sache abzuschließen, bitten wir dich zu kommen und zu sagen, dass wir alle gleich tapfer sind. Und dann könnten wir wieder heimkehren. Beim Jupiter! Gallier, wen glaubst du, hast du vor dir? Ich komme zu dem Treffen. Mit meinen Legionen. Ich zermalme euch, ich reibe euch auf, ich muck's euch ab, ich massakriere euch. Dann werdet ihr wissen, wer der tapferste von allen ist. Cäsar! Kein anderer als Cäsar! Raus hier! Puh, schlechter Verlierer. Also, er will Krieg. Kann er haben, Sinneken. Wir gehen zum Treffen. Wir auch. Nein, das ist unsere Angelegenheit. Aber was ist denn mit dem Wettkampf? Das ist kein Spiel mehr, Sinneken. Das ist Krieg. Gut, wir wollen uns nicht aufdrängen. Schließlich sind wir sensibel. Cäsar entwirft zur gleichen Zeit einen Schlachtplan. Legat Wolfgang Amadeus, wenn die Schlacht im Gang ist, fällst du dem Feind mit deiner Kohorte in den Rücken. Zu Befehl, o Cäsar. Ich mache mich auf den Weg in meine Ausgangsstellung. Claudius Hibiscus, dir vertraue ich die Legionäre meiner Leibgarde an. Sie sollen nur Im Notfall eingreifen. Ja, mein Cäsar. Wir eröffnen die Schlacht mit den Wurfmaschinen. Ich erflehe für unsere Waffen den Segen der Götter. Und dann ist es soweit. Mit Julius Cäsar an der Spitze nähern sich die Legionäre in Reih und Glied der Ebene, auf der gekämpft werden soll. Mit Stellartoix und Egmontix an der Spitze ziehen auch die Belgier in die gewaltige Schlacht. Auf der einen Seite herrscht Rom. Unsere Truppen haben sich in Schlachtordnung aufgestellt. Die Wurfmaschinen sind ausgerichtet. Auf der anderen Überschwang. Und dann geht es los. Feuert! Oh, trauriger Schock. Die Hoffnung der Helden täuschte Teutates. Hey, was sind denn das für Kuchen? In einiger Entfernung rückt eine zahlenmäßig schwächere Truppe vor. Beim Jupiter, Legat Wolfgang Amadeus. Ich wollte, es wäre Nacht und die unseren kämen. Dann wären wir zusammen. Wir stoßen sicher auf sie, wenn wir dem Feind in den Rücken fallen. Ich traue diesen Belgier nicht. Unsere Leute sind unruhig. Ich fürchte, man stellt uns eine Falle. Ganz in der Nähe ist noch jemand unruhig. Wir dürfen nicht mitmachen. Oh, natürlich. Wir sind fremd hier und haben kein Recht, uns zu amüsieren. Die haben wohl was gegen Ausländer. Beruhige dich. Ich habe dir doch von Anfang an gesagt, dass das nicht unsere Sache ist. Versuch doch, sie zu verstehen. Was ich verstehe, ist nur mein unbändiger Wunsch, jemanden zu verhauen, wenn ich dich sofort einen erledige. Psst. Ich glaube, du kannst dich gleich abreagieren. Da kommen Römer auf ein. Ah, siehst du? Auf die Römer ist wenigstens Verlass. Das sind grundsolide Männer. Und noch dazu eine ganze Menge. Am besten trinken wir gleich den Rest von dem Zaubertrank. Ja. Da vorn in dem Wäldchen, da fangen wir sie ab. Genau. Ah, kommt! Ahnungslos marschiert die Kohorte in das kleine Wäldchen, wo sie plötzlich erfahren, warum die Gallier Angst davor haben, dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Also doch eine Falle. Eine ganze Horde Belgier. Ach was, wir kommen aus den keltischen Gallien. Und eine ganze Horde Hunde. Rette sie vergangen! Volldeckung! Kommt zurück, wir sind mehr als die. Hallo? Euch kenne ich doch. Ja, ihr seid Kelten. Ihr habt gehört, was Cäsar gesagt hat. Ihr habt kein Recht, euch an der Schlacht zu beteiligen. Apropos Schlacht, wieso bist du denn nicht dabei? Cäsar wollte, dass ich den Belgiern in den Rücken falle. Aber wenn ihr was dagegen habt, gehe ich natürlich nicht hin. Wir haben was dagegen. Also nichts wie hin. Aber wir sind doch gar nicht eingeladen. Ach komm schon, die brauchen bestimmt Verstärkung. Und tatsächlich, die Belgier haben ihre liebe Not, die Stellung zu halten. Wir schanzen uns für eine Weile, bis der Hagel aufhört. Der Feind zieht sich zurück. Sehr gut. Lass die 10 Kohorten der Legion antreten. Das ist ein weiterer Sieg für dich, Cäsar. Noch nicht. Diese Barbaren sind rüderer Bauken. Die Verstärkung müsste links da sein. Ich bin etwas unruhig. Cäsar lässt seinen Blick in die Ferne schweifen zum gegnerischen Heer und... Wolfgang Amadeus. Doch es ist Asterix, oh Graus. Was soll das? Was macht ihr denn hier? Oh, wenn ihr uns nicht haben wollt, gehen wir wieder. Ihr seid möglicherweise am tapfersten. Wir sind jedenfalls am sensibelsten. Genug geschwafelt! Nichts wie hin! Nichts wie hin! Die Geldenknaben haben recht. Nichts wie hin! Der Belgier Hoffnung kam zurück, da wendet sich das Kampfgeschick. Cäsar, es wird böse enden. Wir müssen gehen, zur Flucht uns wenden. Vorwärts! Lasst die Garde antreten! Die Männer stürmten vor mit Mut, doch kriegten nur eins auf den Hut. Sie merkten, dass es schlecht nun stund und riefen wie aus einem Mund: Jetzt reicht uns! Aufhören! Aufhören! Erhebt euch! Die Garde stirbt, doch sie ergibt sich nicht. Und ob die sich ergibt? Ich bin die Römer! Aber die Garde... Weißt du, was dir die Garde sagt? Ja, ich weiß es. Na, dann kehre ich jetzt wohl nach Rom zurück. Ich verlasse mich auf dich, Hibiskus, dass von dieser kleinen Affäre kein Aufhebens gemacht wird. Ein Ross für Cäsar. Der Legionär entflieht entsetzt und ruft den anderen zu zuletzt... Wir haben gewonnen! Alles rennet! Rettet! Flüchtet! Doch als Cäsar davon galoppieren will, stellt man sich ihm in den Weg. Wenn ihr mich töten wollt, Barbaren, warne ich euch. Cäsar wird euch sein erlauchtes Leben teuer verkaufen. Ach, darum geht es uns doch gar nicht. Es geht doch um unsere Wette. Du hast uns bei der Arbeit gesehen. Und jetzt bitte dein Urteil. Sag ein für alle Mal, wer am tapfersten ist. Am tapfersten? Weiß ich nicht. Aber eins kann ich euch sagen. Ihr spendet alle miteinander. Und jetzt kehre ich nach Rom zurück. Ich möchte dabei nicht mehr unterbrochen werden. Vorwärts. Kommt ins Dorf! Wir machen eine kleine Fete und berießen das Ganze. Und so wird es getan. Irgendwann kommt dann die Stunde des Abschieds. Und nach einem langen Marsch treffen die drei, die vier, wieder im Dorf ein. Der Empfang fällt unterschiedlich aus. Hast du an die Makrelen gedacht? Du hast also unser Bild von einem Chef wieder gut nach Hause gebracht. Wie ist die Wette eigentlich ausgegangen? Naja, also, ich denke, irgendwie können wir uns gegenseitig das Wasser reichen, wir und die Belgier. Und das muss natürlich gefeiert werden. Für Asterix und Obelix war der Ausgang des Abenteuers also sehr erfreulich. Denn es gab am Ende Wildschwein. Was nennt das belgische Festchen? Umwerfend. Und ein Essen gab es da auch. Oh.